Welche sind die evangelischen Räte? Die evangelischen Räte sind die freiwillige Armut, die ewige Keuschheit und der Gehorsam in allem, was nicht Sünde ist. Haben wir hier nicht extra besprochen.